plus 4 Grad. 23.05 Uhr. Und die Verkehrsredaktion meldet: Vorsicht in Franken bitte, hier besteht Gefahr durch Blitzeis. Soweit der Service. Bayern 2 Nachtmix mit Michael Bartle. Ich hatte einen Traum, wird Robert Plant gleich singen. Einen verrückten Traum. Überall, wo ich hinkam, hörten die Menschen einen Song. Meinen Song. Und ja, sie singen sogar mit. Push, push, und dann kommt sie. Die Gitarre von Jimmy Page, der wahre Grund ist für diese Stunde mit Musik von Led Zeppelin, einer der größten Rockbands aller Zeiten. The song remains the same. So die Hoffnung, der Song wird immer weiterleben und wichtig bleiben, auch wenn Jimmy Page, der Gitarrist und Gründer von Led Zeppelin, gerade stolze 80 Jahre geworden ist. Rock'n'Roll wird also alt, großväterlich. Wir gratulieren hier im Zündfunk dennoch mit einer Stunde Musik von und mit Led Zeppelin. Und als erstes habe ich The Rain Song ausgesucht von der Platte Houses of the Holy. Ich liebe den Song sehr und er kommt auf der Platte gleich und nahezu übergangslos nach dem Opener The Song Remains the Same. Und auch The Rain Song fängt für eine harte Rockband mit geradezu poetischen, in jedem Fall sehr schönen Zeilen an. It's the springtime of my loving. You are the sunlight in my growing. Du bist das Licht meines Aufwachsens. Alles Gute zum 80. Geburtstag, Jimmy Page. It is the springtime of my loving. The second season I am glowing. You are the sunlight in my growing. So little warmth I felt before. It isn't hard to feel me glow. I watched the fire that grew so low. Thank you. to me only with your eyes. It is to you I give this tune. Ain't so hard to recognize, oh. These things are clear to all from time. Led Zeppelin und ihr Rain Song vom Album Houses of the Holy, ihr fünftes aus dem Jahr 1973. Nach meinem Empfinden haben sie sich da von den Erwartungshaltungen an eine Led Zeppelin-Haftigkeit ähnlich souverän gelöst wie Bob Dylan 3 Jahre später mit Desire, als auch er aufgemacht hat und seine ewige Dylan-Bedeutungsschwere abstreifen konnte. Bayern 2 der Zündfunk zum 80. Geburtstag von Jimmy Page, dem großen Piloten von Led Zeppelin. Vor über 10 Jahren haben wir ihn interviewt, als der Live-Mitschnitt ihres Comeback-Konzerts erschien. Es war tatsächlich eines der begehrtesten Rockkonzerte aller Zeiten. Über 20 Millionen Fans wollten Led Zeppelin 2007 noch einmal in London sehen, 27 Jahre nachdem sich die Band aufgelöst hatte. Ihr legendärer Drummer John Bonham war 1980 den Rock'n'Roll-Tod gestorben. Und ohne ihn wollten Jimmy Page, Robert Plant und John Paul Jones zunächst nicht weitermachen. Bis zum großen Live-Comeback eben. Aber erst 5 Jahre später war die Verwertungskette komplett. Celebration Day erscheint im Jahr 2012. Der Live-Mitschnitt als Doppel-CD, DVD, Blu-ray und als was immer du willst. Aber Moment, kurzes Wundern. Warum hat denn das Melken, das endgültige Melken des Auftritts ewige 5 Jahre gedauert? John Paul Jones, der Bassist, macht im Interview lächelnd eine Led Zeppelin-Rechnung auf. 5 years? That's like 5 minutes in Zeppelin time. 5 Jahre? Das ist doch gar nichts. Das sind nach Zeppelin-Zeitrechnung gerade mal 5 Minuten. Ich bin überrascht, dass es überhaupt so schnell ging. Bei so riesigen Bands geht doch alles nur in Zeitlupe voran. At a glacial speed. Selbst Led Zeppelin haben natürlich nicht als riesige Band begonnen, als gefräßiges Rockmonster, das sich mit vollgeschlagenem Bauch nur noch in Zeitlupe bewegen kann. Der Band ging es immer darum, einen guten Sound zu finden, einen, den es so vielleicht noch nie gegeben hat. Das sagt uns Jimmy Page, der Jubilar, der nun 80 Jahre alt geworden ist. You know, we were a musical group. It was about music. Bei uns hat sich alles immer nur um die Musik gedreht. Klar kann ich meine langen Haare schütteln wie wild, aber niemand kann das hören oder sehen, wenn man unser Album anhört. Nein, uns ging es immer um die Musik, nicht um das Aussehen. Wie können wir Pioniere sein innerhalb des Rahmens, den die Musik damals hatte? Der Groove von Led Zeppelin, es gibt nichts Besseres. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit Bonzo gespielt habe. Der allererste Tag. Ich weiß noch, wie ich dachte, mein Gott, hoffentlich ist der Drummer gut. Ich kannte John Bonham vorher ja nicht. Für einen Bassspieler ist ein mieser Drummer die Hölle. Aber als ich ihn dann spielen hörte, dachte ich nur, dem Himmel sei Dank, wie gut er ist. Das wird einfach und es wird Spaß machen. And as soon as I play with Bonzo, I think, thank goodness for that. He's a great drummer and this is going to be easy. It's going to be fun. Der Groove von Led Zeppelin, sagt Bassmann John Paul Jones, mit einem Typen wie John Bonham am Schlagzeug sei das doch kein Problem. Ob es wirklich keinen besseren Groove gibt, entscheidet selbst. Hier ist der Immigrant Song vom dritten Led Zeppelin-Album. Good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a Good Times, Bad Times. Mit diesem Knaller beginnt die allererste Led Zeppelin. Jene Band, die in dieser Stunde weitestgehend für unsere Musik verantwortlich ist, weil Jimmy Page, ihr Gründer, am Dienstag, den 9. Januar, 80 Jahre alt geworden ist. Schon Jimmys erste Band ging ein in die Musikgeschichte. Die Yardbirds haben große Fußabdrücke hinterlassen, nicht nur, weil mit Jeff Beck, Eric Clapton und eben Jimmy Page nacheinander drei der prägendsten Gitarristen und Songwriter der 60er Jahre in der Band waren. Nachdem erst Jeff Beck und später auch andere Mitglieder die Yardbirds verlassen hatten, baute Jimmy Page eine neue Band auf. Auch wenn Page das einzige ehemalige Yardbirds-Mitglied war, lief die Band im September 1968 zunächst noch unter dem Namen The New Yardbirds, da noch bestehende Verträge erfüllt werden mussten. Keith Moon, der Schlagzeuger von The Who, war es schließlich, der mit seinem großen Rock'n'Roll-Heart den entscheidenden Impuls gab für einen neuen Namen. Als er Jimmy Page mal hörte bei den Aufnahmen zu Jeff Becks Bolero, soll er voller Bewunderung gewitzelt haben, eine Band mit so einem Gitarrero wie Jimmy Page, die würde abstürzen wie ein bleiernes Luftschiff. Ein Led Zeppelin mit EA. Aus Led strichen die Jungs dann das A und schon waren sie auf der Landebahn. Led Zeppelin. Dankeschön. Hier kommt aus dem zweiten Led Zeppelin-Album zunächst What Is and Should Never Be und dann das immer noch gewaltige The Ocean. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be. See a spin, sail away, leave the day way up high in the sky. And long, but the wind won't blow. We really shouldn't go, it only goes to show. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see a spin, sail away, leave the day away. What you need so bad. Zeppelin und The Ocean. Und für den Ozean an Sound bedanken wir uns bei Jimmy Page, der gerade 80 Jahre alt geworden ist. Rick Beato, Songwriter, Musiker und vor allem berühmter YouTuber, auf seinem Kanal hat er knapp 4 Millionen Abonnenten, hat mal vor einiger Zeit die 10 besten Led Zeppelin Riffs gerankt und nachgespielt. The Ocean landete auf Platz 8. So today's episode is called Led Zeppelin Riffs Ranked. You guys know I love countdown lists. Well, we're going to count down what I think are the 10 greatest Led Zeppelin riffs. Song number 8 is off Houses of the Holy. What's cool about this riff is that it alternates between 4-4 and 7-8, and it goes like this. Na, dann übt mal fleißig. Vielleicht bekommt ihr es dann auch bald hin, zwischen 7/8 und 4/4-Takt hin und her zu fliegen. So geht nach Rick Beato und Jimmy Page Rock'n'Roll. Fehlt nur noch das Schlagzeug. Da kommt aber fast niemand ran an John Bonham. Yeah. been a long time, lonely, lonely, long time, rock and roll. Auch einer der Lieblings-Led Zeppelin-Tracks von Michael Nigel, der uns in Murnau in der Westtorhalle immer die schönsten Konzerte beschert. It's been a long time since he rock'n'rolled. Die ersten Zeilen des gerade gehörten Led Zeppelin-Klassikers gelten natürlich insbesondere für Jimmy Page, dem Gründer der Band, der nun 80 Jahre alt geworden ist. Als ihn mein Kollege Marcel Anders interviewt hat vor ein paar Jahren, da hat er sich erinnert an die Anfänge. Als unser erstes Album dann endlich rauskam, da war, glaube ich, die Hoffnung von uns allen, dass andere Musiker es hören würden und sagen, wow, das ist wirklich ein gutes Album geworden. Das muss eine tolle Band sein. Aber tatsächlich, und da muss ich uns selbst loben, Led Zeppelin sind vier unglaublich gute Musiker. Und wenn ich vier sage, dann zähle ich unseren Sänger Robert Plant mit dazu. Vier richtig gute Musiker, jeder für sich. Aber wir haben eben auch als Band funktioniert. Und das war vielleicht der Unterschied zu anderen Superstars. Wir alle in der Band waren ganz oben, im Zenit unseres Schaffens und mit die Besten an unseren Instrumenten. Wir haben zusammen auch wahnsinnig viel Zeit auf das Proben verwendet. Nur dann fühlst du dich sicher in dem, was du spielst und hast Zutrauen. Keiner von uns sollte denken, was klampft der da gerade bitte schön? Im Gegenteil, es sollte sofort klar sein, was der andere da gerade vorhat. Damit ich da sofort mitgehen kann, den Impuls habe, ja, da fliege ich mit. So sollte es sein. Jeder sollte sich wohlfühlen, wenn er in unserer Band spielt. Und das hört man der Band schon an. Sie wissen eben, was sie tun. Auch wenn sie mal am Geigen hängen. So heißt einer meiner Lieblingssongs von Led Zeppelin, Sleeping on the Gallows Pole. Hang man, hold it a little while. I think I see my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know the way. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming riding many a mile. Brother, you give me some silver as you get a little gold. Thank you. Heartbreaker war das vom zweiten Led Zeppelin-Album. Auch ein ziemlich gutes Riff, mit dem Jimmy Page da rumkam. Led Zeppelin waren ja sowas wie die Urviecher des Rock'n'Rolls. Machos, dicke Hose, legendär ihre gewalttätige Aura, legendär ihre Exzesse mit Groupies und Stimmungsaufhellern, so viel der Arzneischrank hergibt. Mit diesem Image haben sie nicht nur Herzen und Knochen gebrochen, sondern mit 300 Millionen Alben auch doppelt so viel verkauft wie die Rolling Stones. Dinosaurier der Rockgeschichte. Gut, dass diese Typen voller toxischer Männlichkeit langsam aussterben. Das ist zumindest ein Blickwinkel, eine Lesart, die man heute durchaus haben kann. Meine Frau kann heute immer noch nicht oder nur schwer Led Zeppelin-Songs hören, vor allem weil ihr der Gesang von Robert Plant so auf den Senkel geht. Und trotzdem waren die ersten vier oder je nach Lesart die ersten sechs Led Zeppelin-Alben das Ultimative an Riffs und an Groove, was der harte Rock so hergab. 2008 hat Jack White Jimmy Page und The Edge von U2 zusammengetrommelt, um von ihnen, wie er sagt, ein paar Tricks aufzuschnappen. I plan to trick both of these guys into teaching me all their tricks. It's going to be very interesting. When the three of us get together, what's going to happen? Probably a fist fight. Zu dritt haben sie dann eine Version eingespielt von The Band und Levon Helms' The Wait. Nur singen, das wollte Jimmy Page auf keinen Fall. He said, that's okay, boy. Won't you be my dog now, man? Aus dem Dokumentarfilm It Might Get Loud, in dem sich Jack White, The Edge von U2 und Jimmy Page treffen. Und jung schaut er aus, der Gründer von Led Zeppelin. Für die Rockumentary reisen die drei Gitarristen nochmal zu den Wurzeln ihrer Musikgeschichte. An einer schönen Stelle im Film legt Jimmy Page Link Wrays Instrumental Rumble auf, lange vor Led Zeppelin im Jahr 1958 entstanden. In Jimmy Pages Gesicht kann man ungebrochene Begeisterung lesen. Er grinst breit und spielt mit den Händen mit. Später dann, gegen Mitte des Films, sieht man eine ähnliche Begeisterung bei seinen beiden neuen Freunden Jack White und The Edge, als Jimmy Page zur Les Paul greift und das Monster-Riff von Whole Lotta Love locker und lässig aus dem Ärmel schüttelt. Page lässt sich im Oldtimer zum Gipfeltreffen mit Jack White und The Edge chauffieren. Später besucht er das Landhaus Hedley Grange in Hampshire, etwas außerhalb von London ist das. Dort ist für das vierte Album von Led Zeppelin das so legendäre wie totgenudelte Stairway to Heaven entstanden. Und genau, neben Whole Lotta Love fehlt auch dieser Jahrhundertsong noch in unserer Sendung zum 80. Geburtstag von Jimmy Page. Aber erst lassen wir Jimmy Page noch mal kurz Bilanz ziehen. Das muss schon sein, an seinem Geburtstag. Wenn wir Bilanz ziehen, dann haben wir zumindest an der Led Zeppelin-Front eine ganze Menge geschafft. Ich bin darauf sehr stolz. Jeder in der Band kann doch darauf stolz sein, wenn du etwas gemacht hast, das die Fans wirklich hören wollten. Dann war es das wert, oder nicht? Mir ist das jedenfalls sehr wichtig. Jimmy Page kann stolz sein, erst recht jetzt, an seinem 80. Geburtstag. Michi Bartle gratuliert nochmal Jimmy, dem Landlord des Rock'n'Roll, und bedankt sich fürs Zuhören. Und natürlich muss er jetzt noch kommen, der Stairway to Heaven. And it makes me wonder, immer noch. Those who stand looking. Auf Bayern 2. Die Bergfreundinnen und die allererste Skitour. Ich erkläre Toni, dass sie die Strecken ein bisschen länger machen soll als normalerweise beim Abfahren. Und die Füße beim Gehen nicht hochheben, sondern nach vorne schieben, um Kraft zu sparen. Fell unter die Ski und rauf zum Gipfel. Ich fühle mich noch so ein bisschen wackelig. Ja, wenn es steil wird, nicht nach vorne legen, weil sonst rutscht nämlich das Fell nach hinten. Die Bergfreundinnen am Riedberger Horn. Okay, machen wir uns mal an die erste Spitzkirche. Es ist halt auch nichts los und die Sonne spitzelt hervor und alles ist Winter Wonderland. Das Rucksackradio, morgen kurz nach 6 Uhr, Bayern 2. Das war der Bayern 2 Nachtmix über Jimmy Page. Der Gitarrist von Led Zeppelin ist am Dienstag 80 Jahre alt geworden. Gleich die Nachrichten hier auf Bayern 2. Und morgen früh erwarten Sie hier wieder ab 6 Uhr morgens die Kollegen vom Rucksackradio. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten.